1872 führte mich meine erste Orientreise zu den Chaldedin-Beduinen vom Stamme der Schamar nach Mesopotamien. Durch eine Kriegslist hatte ich den Chaldedin geholfen, in der Schlacht im Tal der Stufen ihre Feinde, die Djowari, Obeide und Abu Hamed, zu besiegen. Sheikh Mohammed Emin schenkte mir zum Dank den herrlichen Rabhengstri. Seiner Schnelligkeit verdankte ich oftmals mein Leben. Der Sheikh fiel später in einem Kampf. Nun, 8 Jahre danach, wollten die Chaldedin sein Grabmal besuchen. Ahmad el-Gandur, der Sohn des Sheikhs, Khatschi Khalaf Omar, sein Sohn, Sir David Lindsay, und einige meiner alten Freunde begleiteten mich, ihren Anführer. Ich ritt wieder meinen Ri. Gegen Mittag erreichten wir den berühmten Schamjan-Weg, der Sulimania mit Kirmenscha verbindet, und gingen über den Garan-Fluss. Am folgenden Morgen kamen wir in die Nähe des Djala, an dessen Ufer Mohammed Emin damals gefallen war. Da sich meine Vermutung, dass die Bebe die Gräber der ihrigen besuchten, bewahrheitet hatte, galt es nun, außerordentlich vorsichtig zu sein. Sie konnten schon hier sein, weil heute der 11. Chasiran und morgen also der Jahrestag jenes siegreichen und für uns doch so unglücklichen Kampfes war. Ahmad el-Gandur stieg vom Pferd und kniete auf die Erde nieder, die das Blut seines Vaters getrunken hatte. Dann stiegen wir hinauf zur Felsenhöhe. Unweit davon erhob sich das Grabmal des Scheiks. Es war, wie sein Sohn zu mir gesagt hatte, die Sonne begrüßt den Ort früh, wenn sie kommt, und abends, wenn sie geht. Es war noch in gutem Zustand, aber an der West-Südwest-Seite waren, wie Mamrasch gesagt hatte, mehrere Steine herausgenommen worden. Ahmad el-Gandur trat hinzu und blickte hinein. Er fuhr zurück und schrie, »Maschallah! Mein Vater, sollte seine Seele noch nicht von ihm gewichen sein?« Als dann ich in die Öffnung sah, konnte ich diesen Ausruf recht wohl begreifen. Da saß der Sheikh noch grad so, wie wir ihn hineingesetzt hatten, mit weit über der Brust herabwallendem Bart und gefalteten Händen. Sein Gesicht war tief eingefallen, aber recht wohl zu erkennen. Welchem Umstand oder welchen chemischen Einflüssen diese Erhaltung der Leiche zuzuschreiben war, das weiß ich nicht, aber der Anblick war von einer außerordentlichen, unbeschreiblichen Wirkung. Ich musste noch nach Monaten immer an ihn denken, und noch heute ist es mir, als ob ich die Mumie des edlen Greises vor mir sitzen sehe. Da die eigentliche Feier erst morgen am Todestag stattfinden sollte, konnten wir uns hier ausruhen und mussten uns zunächst nach einem passenden Lagerplatz umsehen. Ich wollte von der Höhe herabsteigen, um einen zu suchen. Ahmad el-Gandur aber sagte, »Effendi, das ist nicht notwendig. Ich werde nirgends bleiben als hier am Grab meines Vaters. Ich bin gekommen, ihn zu besuchen, und nun ich bei ihm bin, werde ich nicht eher von ihm gehen, als bis wir diese Gegend verlassen.« Das würde die größte Unvorsichtigkeit sein. Wie das Terrain hier beschaffen ist, wären wir, wenn sie kommen, ganz in ihre Hände gegeben. Der Auf- und Abstieg kann nur auf der Ostseite des Berges geschehen. Und da treten an einer Stelle, die ihr ja kennt, weil wir sie vorhin passiert haben, die Felsen so eng zusammen, dass nur 2 Reiter nebeneinander Platz haben. Das ist eine Pforte, die uns gefährlich werden kann. »Wieso?« fragte der Sheikh. »Wenn die Kurden sie besetzen, können wir nicht von hier fort. Und wenn wir sie besetzen, können sie nicht herauf«, meinte er in überlegenem Ton. »Ob wir oder sie diese Enge besetzen und ob wir sie nicht herauf oder sie uns nicht hinunterlassen, wir können eben nicht fort. So verjagen wir sie. Das würde ja eben den Kampf geben, den wir vermeiden wollen. Nun, dann bleiben wir hier oben, bis ihnen die Zeit so lang wird, dass sie sich fortmachen. Wird ihnen gar nicht einfallen, dies zu tun.« Erstens werden sie bleiben, weil sie sich rächen wollen, und zweitens treibt sie die Not nicht fort, wie sie uns forttreiben würde. Uns? Welche Not? Der Hunger. Wasser gibt es freilich, aber was sollen wir essen? Gibt es ein Wildtier oben auf der kahlen Felsenplatte? Nein. Und unser Proviant ist dermaßen zusammengeschwunden, dass ich nachher noch fortgehen muss, um irgendein Fleisch zu schießen. Du malst das so schlimm aus, weil es deine Gewohnheit ist, an alles mögliche Üble, was kommen kann, vorher zu denken. Ich sehe nicht so schwarz wie du, denn ich habe 20 tapfere Krieger bei mir, die, falls wir angegriffen werden, diese Höhe wie eine Festung verteidigen werden. Und was den Proviant betrifft, so werde ich diese Männer jetzt alle auf die Jagd senden. Wir haben damals sehr reichlich Wild gefunden, und es wird wohl auch jetzt nicht weniger davon vorhanden sein. Ich bitte dich, dies nicht zu tun. Warum? Weil es eine große Unvorsichtigkeit sein würde. Wir dürfen hier so wenig Spuren wie möglich machen. Ich nahm meinen Henry-Stutzen, um mich zum Jagen zu entfernen. Als der Lord dies sah, fragte er, »Wohin, Sir?« »Fleisch schießen. Well, geh auch mit.« »Meinetwegen.« »Und wer geht noch mit?« »Ralph natürlich. Und sein Boy?« »Wahrscheinlich, denn den lässt sein Vater doch nicht zurück.« »Well, hat recht. Der Junge ist ein tüchtiger Kerl und will von euch lernen. Nehmt ihn also mit.« Wir hatten Glück. Ralph war ein guter Jäger geworden. Der Lord verstand sich auch auf das Weidwerk, und der kleine Kara ben Ralph machte seine Sache so gut, dass ich ihn öfters beloben konnte. Nach Verlauf von 4 Stunden stiegen wir, mit reicher Beute beladen, wieder zur Felsenhöhe empor. Oben angekommen sah ich, dass ein Feuer brannte, über dem ein frischer Braten schmorte. »Also ist doch jemand von euch fort gewesen?« fragte ich Ahmad el-Gandur. »Ich hatte doch gebeten, dies zu unterlassen.« »Sollen wir hier sitzen und faulenzen, während ihr euch plagt?« antwortete er. »Du erlaubst diesem Knaben, Wild zu holen, und den erwachsenen Kriegern soll es nicht gestattet sein?« Der Knabe befand sich bei mir. Da war ich sicher, dass er keinen Fehler beging. »Die 4 Männer, die ich fortschickte, haben auch keinen begangen.« »Das ist fraglich.« »Es wäre jedenfalls besser gewesen, wenn sie den Gang unterlassen hätten.« »Nein, es ist im Gegenteil grad sehr vorteilhaft für uns, dass sie ihn unternommen haben, denn sie haben eine sehr wichtige Botschaft mit zurückgebracht.« »Von wem haben deine Leute diese Botschaft erhalten?« »Von 2 Soran-Kurden.« »Ach, wo haben sie diese getroffen?« »Unten am Wasser, wo der Kampfplatz war.« »Kul Shetanim, alle Teufel«, brauste ich da auf. »Wer hat Ihnen denn erlaubt, gerade diesen Platz wieder aufzusuchen?« »Ich«, antwortete er, indem er einen festen, herausfordernden Blick in mein Gesicht bohrte. »So, du. Ich war aber doch schon einmal und überhaupt dagegen, diesen Ort zu besuchen. Ihr habt es doch getan. Und so sollte dieser 2. Besuch wenigstens aus Achtung gegen mich vermieden werden.« »Ich streite mich nicht mit dir. Wenn du etwas erfahren willst, so frag hier Batar. Er wird dir Auskunft geben.« Er wendete sich von mir ab. Ich antwortete ihm, »Es ist keineswegs meine Absicht, mich mit dir zu streiten. Aber blick dieses Grab an, in dem dein Vater ruht. Es sollte dir und euch allen eine Warnung sein. Ich bin ein Christ.« Und als solcher stets gegen das unnötige Töten eines Menschen gewesen. Ihr aber lechztet damals nach Blut und empörtet euch gegen meine wohlgemeinten Ratschläge. Das rächte sich an euch, denn ihr musstet es mit dem Blut des Scheiks Mohammed Emin bezahlen. Ich hielt inne. Niemand sagte ein Wort. Darum fuhr ich fort. »Jetzt habt ihr mich wieder zu eurem Anführer gewählt, ganz gegen meinen Willen. Bedenkt wohl, was ihr tut. Ich bin mit euch ausgezogen, um alle Not und Gefahr mit euch zu teilen. Ich werde euch auf keinen Fall verlassen. Aber wenn ich sehe, dass ihr meinen Willen nicht mehr achtet und Dummheiten begeht, die unser Leben kosten können, so kann ich nicht länger euer Anführer sein.« Ahmad el-Gandur kehrte mir den Rücken zu und sagte nichts. Batar aber, der Khadedin, an den er mich gewiesen hatte, fuhr zornig auf. »Dummheiten, Effendi? Wärst du es nicht, der dieses Wort sagt, so würde ich hier mit meinem Dolch antworten. Ein Krieger der Chaledin vom Stamme der Schamar begeht keine Dummheiten.« »Du irrst«, antwortete ich ihm ruhig. »Ich könnte euch eine ganze Reihe von großen Fehlern, ja von Dummheiten herzählen, die von berühmten Chaledin begangen worden sind. Aber jetzt möchte ich wissen, wie ihr mit diesen sogenannten Soran-Kurden zusammengetroffen seid und was ihr mit ihnen gesprochen habt.« Ahmad el-Gandur rührte sich noch immer nicht. Seine Leute blickten finster vor sich nieder. Ich musste meine Aufforderung noch einmal an Bata richten, ehe sich herbeiließ, mir Auskunft zu erteilen. Wir stiegen in das Tal hinab, um am Fluss nach wildem Geflügel zu suchen. Da kamen die beiden Soran-Kurden. »Saht ihr sie eher oder sie euch?« »Wir sie.« »Wie verhielten sie sich, als sie euch dann erblickten?« »Sie stutzten und hielten ihre Pferde an. Wir gingen auf sie zu und winkten ihnen, dass wir friedlich gesinnt seien. Da ließen sie uns bis zu sich herankommen.« »Wie waren sie bewaffnet?« »Mit Gewehren, Messern und Pistolen.« »Was hatten sie für Pferde?« »Sehr gute.« »Sie begrüßten uns sehr freundlich und fragten uns, wer wir seien.« »Antwortetet ihr ihnen darauf?« »Nicht sogleich. Wir verlangten zuvor zu wissen, zu welchem Stamm sie gehörten. Da erfuhren wir, dass sie Soran-Kurden seien.« »Habt ihr euch nach dem Lagerplatz ihres Stammes erkundigt?« »Ja. Sie weiden ihre Herden am Beladruskanal.« »So weit im Süden von hier?« »Und sie kamen von Norden? Wo waren sie gewesen?« »Das fragten wir nicht.« »Wo wollten sie hin?« »Zu ihrem Stamm.« »Nun erst, als wir dies wussten, sagten wir ihnen, dass wir Chaledin seien.« »Sagtet ihr ihnen auch noch mehr?« »Ja, denn die Soran-Kurden sind die Feinde der Bebe. Wir brauchten uns also nicht zu scheuen. Sie freuten sich sehr, als sie hörten, weshalb wir uns hier befinden, denn sie hatten von dem Ruhm Mohammed Emins gehört.« »Ja, sie waren ganz entzückt, als wir ihnen sagten, dass ein Stammesgenosse von ihnen damals hier der Führer Ahmad el-Gandurs gewesen sei und ihn auf seinem Rachezug begleitet habe. Sie fühlten solche Teilnahme dafür, als ob sie selbst zu unserem Stamm gehörten.« »Und habt ihr ihnen auch gesagt, wer jetzt hier ist?« »Ja, sie fragten uns danach. Wir sprachen von dir, von Hadschi Khalif Omar und seinem Sohn Kara Ben Khalif, von Ahmad el-Gandur, von dem Inglis, der damals auch dabei gewesen und verwundet worden ist. Sie waren so freundlich zu uns, dass sie sich sogar nach deinem berühmten Rih erkundigten, ob du wieder auf ihm reitest.« »Sie freuten sich sehr über unsere Pferde, über den jungen Hengst von Kara Ben Khalif und über die Stute Ahmad el-Gandurs.« »Und dann sprich weiter.« »Und dann? Nun, dann ritten sie fort.« »Wohin?« »Zurück.« »Zurück? Also nach Norden, woher sie gekommen waren?« »Ja.« »Ich denke aber doch, dass sie südwärts zu ihrem Stamm wollten.« »Freilich wohl, Emir, aber der eine bemerkte, während wir miteinander sprachen, dass er seinen Dolch aus dem Gürtel verloren hatte. Das war ein altes, kostbares Erbstück, welches er unmöglich aufgeben konnte. Sie mussten also zurück, um den Dolch zu suchen.« »Aber von den Bebe habt ihr doch auch gesprochen. Was habt ihr da erfahren?« »Wir sagten, dass wir auf die Ankunft der Bebe gerüstet seien, weil wir erfahren hätten, dass diese alljährlich hierher gekommen sind. Da sagten uns die Sorans, dass die Bebe heuer nicht kommen könnten.« »Was für einen Grund gaben sie an?« »Die Bebe liegen gerade jetzt mit den Piran-Kurden vom Bulba-Stamm im Streit. Es kann täglich ein Zusammenstoß stattfinden, und so wirst du begreifen, Effendi, dass sie keine Zeit haben, hierher zu kommen.« »Schön. Was habt ihr noch mit ihnen gesprochen?« »Weiter nichts. Was wir dir erzählt haben, ist alles.« »Nun gibst du wohl zu, dass deine Sorge umsonst gewesen ist und dass Ahmad el-Gandur, unser Scheik, recht gehabt hat.« »Ich sehe ein, dass Ahmad el-Gandur sehr unrecht gehabt hat.« Da fuhr Ahmad halb empor und rief mir zornig zu: »Unrecht? Wenn du nach dem, was du jetzt gehört hast, dieses Wort aussprichst, So ist dir der Verstand abhanden gekommen, und ich sehe ein, dass es besser ist, dir das Kommando abzunehmen, denn wenn wir uns weiter nach dir richten, können wir leicht dem Verderben entgegenreiten. Ich bitte dich, dich nicht aufzuregen, sondern ruhig zu bleiben. Selbst wenn ich den Verstand verloren hätte, reichte doch der kleine Rest, der mir davon übrig geblieben sein würde, aus, einzusehen, dass ihr mit aller Gewalt ein böses Verhängnis auf euch herabbeschwören wollt. Wenn ihr so weit schweig, fuhr er mich an, indem er vollends aufsprang. Du magst tun, was dir beliebt, und gehen, wohin du willst. Wir folgen dir nicht. Wir brauchen keinen anderen Lagerplatz. Die Bebe kommen nicht. Ich gehöre an das Grab meines Vaters. Ich bleibe hier. So lass dir doch wenigstens meine Gründe sagen, weshalb ich... Nichts, nichts, nichts mag ich hören, wehrte er ab, indem er mich abermals unterbrach. Du hast uns vorgeworfen, dass unser damaliges Verhalten den Tod meines Vaters verschuldet habe. Es ist aber ganz anders. Hättest du uns erlaubt, auf die Bebe zu schießen und ihren Sheikh Ghazal Gaboya zu töten, so hätten sie nicht mehr gelebt und uns nicht verfolgen können. Du also bist schuld, du allein, ganz allein. Ich klage dich an des Todes meines Vaters und mag nichts mehr von dir wissen. Ich gebiete dir, dich von uns zu trennen. Er streckte den Arm befehlend aus. Seine Augen blitzten. Er war das lebendig gewordene Bild des rücksichtslosesten, keiner Überlegung mehr fähigen Zorns. Seine Leute hatten sich auch von ihren Plätzen erhoben. Sie waren zu ihm getreten, um mir damit anzudeuten, dass sie ganz seiner Meinung seien. Nur Chalef, sein Sohn Omar Ben Sadek und der Engländer befanden sich bei mir. Sollte ich auf die schwere Anschuldigung Ahmad el-Gandurs antworten oder nicht? Noch war ich mit mir nicht darüber einig geworden. Da sprangen Chalef und Omar auf. Der Erstere trat einige Schritte vor, räusperte sich, wie es so seine Angewohnheit war, und rief, »Allah il Allah! Welche Wunder geschehen am heutigen Tag! Die Undankbarkeit kleidet sich in das Gewand des Stolzes, und das Verdienst wird mit dem Auswurf der Kamele und Schafe beworfen. Mein Effendi ist der Weiseste der Weisen und der Tapferste der Tapferen. Ich, Khatschi Chalef Omar, will hier nicht aufzählen, was er auch für euch getan hat. Ihr seid ihm dankschuldig, jetzt und in alle Ewigkeit. Nicht er hat den Verstand verloren, sondern euch ist er abhanden gekommen. Eure Köpfe sind bis heute frei gewesen von falschen Gedanken, aber seit ihr dieses Grab erblickt habt, sind die Teufel der Blutrache über euch gekommen, haben euer Herz betört und eure Augen blind gemacht. Es ist, als ob euch ein böses Fieber überfallen habe, indem ihr tolles Zeug redet und wie unvernünftige Geschöpfe handelt. Ich bitte euch, den Effendi anzuhören. Ihr werdet ihm gewiss und sicher Recht geben. Nein. »Wir mögen nichts mehr von ihm hören«, rief Ahmad el-Gandur, indem er beide Hände abwehrend ausstreckte. »Er hat dein Herz betört. Wir brauchen weder ihn noch dich. Die Blutrache ist ein heiliges Gebot. Du aber bist ein von aller Abtrünniger. Bleib bei deinem Effendi. Wir haben nichts mehr mit euch zu tun.« Da avancierte Chalef noch einen Schritt und antwortete, »Hier stehe ich. Ich halte zu meinem Effendi, dem ich treu sein werde, solange ich lebe. Denn ich bin Khatschi Chalef Omar ben Khatschi Abul Abbas ibn Khatschi Dawud al-Ghosara, der von euren grausamen und blutigen Gesetzen nichts mehr wissen mag.« Da stellte sich Omar an seine Seite und sagte, »Und ich bin Omar ben Sadek, auf dessen Namen nie ein Makel lastete. Ihr habt unseren Emir Kara Benemsi Effendi beleidigt. Ich halte zu ihm. Die Folgen aber werden über euch kommen.« Und nun geschah etwas, was ich nicht erwartet hatte. Nämlich Chalefs kleiner Sohn trat an die andere Seite seines Vaters und rief mit seiner jugendlich hellen Stimme, »Und ich bin Kara ben Chalef und halte auch zu dem Effendi, dessen Name ich trage. Er ist größer, als ihr alle seid.« »Ruhe, Chaim Sach, geh, du Zwerg«, lachte Ahmad grimmig, »umso kleiner bist dann du. Wer unter dem Schutz eines solchen Knaben steht, kann wahrlich stolz auf seine Tapferkeit und Klugheit sein.« Ich wendete mich ab und führte meinen Rieh von den anderen Pferden fort. Das war das Zeichen der ausgesprochenen Trennung. Chalef, sein Sohn, und Oma holten ihre Pferde auch. Da stand der Engländer, der bisher am Boden sitzend stumm zugehört hatte, auch auf, brachte sein Pferd herbeigeführt und fragte mich: »Hört einmal, wertester Sir Caravan Namsi, was ist denn hier für ein Teufel los? Habt ihr euch von den Khadidin getrennt?« »Ja.« »Warum?« »Weil sie mich als Anführer abgesetzt haben. Die vier nämlich, die vorhin auf der Jagd gewesen sind, haben zwei Bebe-Kurden getroffen, die sie aber für Soran-Kurden halten. Ich riet, ein anderes Lager zu beziehen, sie bleiben aber hier.« »All devils! Da kann es etwas setzen, nicht? Wollte mir wohl sagen, was jetzt nicht?« fiel ich ihm in die Rede. »Später. Ich muss sogleich fort den beiden Bebe nach. Ich nehme Chalef und seinen Sohn mit.« »Was, diese? Warum nicht mich?« unterbrach er mich. »Weil ich einen sicheren Mann hier bei den kostbaren Pferden haben muss, und ihr seid doch der sicherste«, antwortete ich. »Well, schön, ich bleibe«, erklärte er sehr befriedigt, obwohl ich ihn nur deshalb nicht mitnahm, weil ich dachte, dass er da vielleicht Dummheiten machen würde. Einige Minuten später stieg ich mit Chalef und seinem Sohn wieder von der Höhe ins Tal hinab. Unten fiel mein Auge auf die Spuren, die die vier Khadidin, welche jagen gewesen waren, gemacht hatten. Ich sah ihre hingehende und zurückkehrende Fährte. Daneben aber gab es noch die Eindrücke zweier Menschen, die nicht in den Felsenpfad, sondern seitwärts von demselben einbogen und da zur Höhe führten. »Kannst du dir denken, wer hier gegangen ist?« fragte ich den kleinen Chalef. »Nein, Effendi«, antwortete er. »Da du mir deine Meinung noch nicht mitgeteilt hast, weiß ich noch nicht, von welchem Gedanken ich auszugehen habe.« »Von dem Gedanken, dass die beiden Kurden, die sich für Sorans ausgegeben haben, Bebes gewesen sind. Diese Späher haben es unseren vier Jägern natürlich sofort an den Stammeskennzeichen angesehen, dass sie Khadidin sind, und sich infolgedessen für Sorans ausgegeben. Sie haben sie ausgefragt, alles erfahren und sich dann die Lüge von dem verlorenen Dolch ausgesonnen, um unauffällig wieder zurückkehren zu können. Ihre Fährte führt hier hinauf, aber nicht wieder herab. Ich will doch nicht denken, dass sie noch oben sind. Ich muss Gewissheit haben.« Es dauerte nicht lange, so kamen wir an ein Gebüsch, wo die Bebe ihre beiden Pferde versteckt gehabt hatten. Ich erklärte im Weiterschreiten meinem kleinen Schüler alles, was ihm noch nicht verständlich war, und hatte dabei meine helle Freude über sein gutes, scharfes Fassungsvermögen. Vom Versteck der Pferde aus waren wir wohl eine gute halbe Stunde lang dem Lauf des Flusses gefolgt, jede Deckung sorgfältig für uns benutzend. »Hier müssen wir uns verstecken«, sagte ich. »Warum grad hier?« fragte Chalef. »Weil die Bebe hier ihr Nachtlager aufschlagen werden.« Ich war außerordentlich gespannt darauf, ob die Kurden wirklich da, wo ich es vermutete, anhalten würden. Chalef teilte diese Neugierde und sein Sohn natürlich auch. Ich hatte jene unbestimmte Ahnung von dem unaufhaltbaren Nahen eines traurigen Ereignisses, die mich noch nie betrogen hat, sondern stets in Erfüllung gegangen ist. Daher die letzten Worte, die ich Ahmad el-Gandur zugerufen hatte. Der Abend senkte sich nieder, und es wurde dunkel um uns, da hörten wir Pferdegetrappel. Die Kurden kamen. Der Hufschlag ging nicht weiter. Ich hatte mich also nicht getäuscht, sie hielten auf dem von mir vorher bestimmten Platz an. »Sidi, du hast richtig vermutet. Sie steigen von den Pferden. Wollen wir hin?« »Ihr würdet euch unnötig in Gefahr begeben, da ihr die kurdische Sprache nicht versteht. Ich gehe allein.« »Gut. Aber wenn du nicht bald wiederkommst, folge ich nach.« »Keine Unvorsichtigkeit, Chalef. Ich will sie belauschen und muss also so lange warten, bis sie von dem reden, was ich hören will. Darüber können Stunden vergehen. Wehe ihnen, wenn sie dich erwischen. Ich steche und schieße sie alle nieder, alle.« Ich hatte mir die Art und Weise, in der ich mein Vorhaben ausführen wollte, schon zurechtgelegt. Ich kroch aus dem Gebüsch hervor in eine Rinne hinab und schob mich langsam in derselben weiter. Die Kurden sprachen nicht laut, da ja die Chadedin zufälligerweise in der Nähe sein könnten. Aber als ich eine genügende Strecke vorwärts gekommen war, hörte ich eine Stimme fragen, »Brennen wir ein Feuer an?« »Nein«, antwortete eine andere Stimme. »Erst muss ein Lauscher weiter abwärts gehen, um nachzuforschen, ob wir hier sicher sind.« »Wir sind es. Denn die Chadedin lagern oben am Grab und werden sich in dieser Dunkelheit nicht so weit von demselben entfernen.« »Ja, die Chadedin, das sind dumme Molche, die sich nicht aus ihren Höhlen wagen. Aber dieser fremde Teufel ist überall da, wo er nicht hingehört, und mit ihm der kleine Hund mit dem dünnen Bart, der Ghazal Gaboya, meinen Vater, erschossen hat. Dieser Zwerg soll gemartert werden, dass sein Schmerzgeheul weit über die Berge und durch die Täler erklingt.« Er nannte einen seiner Leute beim Namen und schickte ihn fort, die Gegend abwärts zu erkunden. Aus dem, was ich bis jetzt gehört hatte, war zu schließen, dass diese Kurden von dem Sohn Ghazal Gaboyas, den Chalef damals erschossen hatte, angeführt wurden. Wehe uns, wenn wir in die Hände dieses Bluträchers fielen. Im Verlauf des nun folgenden Gesprächs hörte ich, dass er Ahmed Azad hieß. Er wurde von den anderen so genannt. Mein an die Dunkelheit gewöhntes Auge zählte jetzt 11 Personen. Wenn ihrer nicht mehr waren, brauchten wir uns allerdings nicht zu fürchten. »Ein Glück«, sagte Ahmed Azad, »dass ich auf den Gedanken kam, 2 Späher vorauszusenden. Hätte ich das nicht getan, so wären wir den Chadedin wahrscheinlich in die Hände geritten. Wann greifen wir sie an?« fragte einer. »Das kommt darauf an, ob unser Bote schnell genug gewesen ist, am liebsten noch in der Nacht, weil sie uns da nicht sehen können und wir sie so überraschen, dass sie lebendig in unsere Hände fallen. Und hervorragende Pferde haben sie?« »Ja. Zunächst der Rapphengst des Fremden, welcher sich Kara Benemsi nennt und 2 Zaubergewehre besitzt, mit denen man unendliche Male schießen kann, ohne laden zu müssen. Sodann ist noch ein junger Rapphengst da, den der Knabe des kleinen Kerls mit den wenigen Barthaaren reitet. Und endlich ist noch eine kostbare Schimmelstute vorhanden, die dem Scheik Ahmad el Gandur gehört.« Leider kehrte jetzt der Kundschafter zurück und meldete, dass er nichts Verdächtiges bemerkt habe. Darauf erklärte Ahmed Azad, »Brennt ein Feuer an, damit ihr essen könnt. Wenn der Mond gekommen ist, reiten wir weiter und lagern uns in der Nähe des Felsenberges, auf dem die Chadedin sich befinden.« Der Kundschafter fragte, »Dann muss ich wohl vor dem Angriff hinauf, um zu sehen, ob sie schlafen und ein Feuer brennen haben?« »Natürlich müssen wir das vorher wissen. Du gehst voran, um es mir zu berichten.« Jetzt suchten die Kurden die umstehenden Bäume und Sträucher nach dürren Ästen ab. Das Feuer musste mich verraten, darum hielt ich es für geraten, mich schnell zurückzuziehen. Ich hatte das Glück, die Gefährten zu erreichen, ohne von den Bebe bemerkt worden zu sein, und schlich mich mit ihnen fort. Erst gingen wir leise und langsam, um kein Geräusch hören zu lassen, als wir aber die Hörweite hinter uns hatten, brauchten wir uns nicht mehr so in Acht zu nehmen. Chalef war neugierig auf das, was ich erfahren hatte. Ich sagte es ihm. Er fragte, »Glaubst du, dass sie schon während der Nacht angreifen werden?« »Ja, ich denke es. Nur machen mich die Worte des Anführers irre, dass es darauf ankomme, ob der Bote schnell genug gewesen ist. Was für ein Bote mag gemeint sein? Ja, wer weiß es?« Ich zählte 11 Personen, mit dem Kundschafter 12. Ob der Anführer einen Boten fortgeschickt hat, noch mehr Leute zu holen? Dann müssten doch noch mehr Bebe in der Nähe sein. Warum nicht? Wenn dies der Fall wäre, bekämen wir gewiss einen sehr harten Stand. Ich fürchte mich nicht, Sidi. Das weiß ich, lieber Chalef, aber mir liegt das Vorgefühl in den Gliedern, dass es auch dieses Mal hier kein gutes Ende nehmen werde. Mach dir doch keine solchen Sorgen. Wie oft sind wir in noch viel größere Gefahr gewesen und stets gut daraus hervorgegangen. So wird es auch heute und morgen werden. Was gedenkst du zu tun? Werden wir den Überfall abwarten oder die Bebe lieber selbst angreifen? Darüber kann ich nicht bestimmen. Du weißt ja, dass Ahmad El Gandur jetzt das Kommando führt. Allah sei es geklagt. Hoffentlich ist er inzwischen zur Einsicht gekommen. Das bezweifle ich. Ich kenne das Fieber der Blutrache. Wer ihm einmal verfällt, dem ist nicht zu helfen, bis es seinen natürlichen Lauf genommen und entweder den einen oder anderen in den Tod gebracht hat. Wir hatten inzwischen das untere Tal erreicht und stiegen nun zum Grabmal empor. Bereits von Weitem, als wir durch die schon erwähnte Felsenenge gelangt waren, leuchtete uns der Schein eines riesigen Feuers entgegen. Welch ein Fehler! Solche Flammen lodern zu lassen, entfuhr es mir, obgleich ich mir vorgenommen hatte, jetzt nichts zu tun, als ruhig abzuwarten. »Werde Ihnen gleich meine Meinung sagen«, meinte Ralef. Das stets flinke Kerlchen sprang die Höhe vollends empor und rief den um das Feuer sitzenden und schmausenden Khadedin zu, »Die Bebe sind da, um uns zu überfallen, Allah Akbar! Und ihr brennt für sie ein Feuer an, damit ihre Kugeln uns ja recht sicher treffen können.« »Die Bebe? Das lügst du! Wahre deine Zunge! Ich bin Khatschi Khalif Omar und habe noch nie gelogen. Sie mögen kommen, wir fürchten sie nicht.« »Aber unser Ritt sollte doch ein friedlicher sein.« »Schweig! Die Kurden kommen, sich an uns zu rächen. Wir müssen uns wehren. Diese Hunde sind nicht wert, dass sie unter Allahs Himmel wandeln. Sie müssen von der Erde vertilgt werden.« »Ahmad El Gandur, ich war dein Freund, dein Bruder und Gefährte und will es auch jetzt noch sein. Hast du nicht heute diesen Stein in dieses offene Grabmal geworfen und dabei behauptet, dass dein Vater gerecht sei? Warum trachtest du von Neuem nach Blut?« »Die Rache war nicht tot«, murrte er. »Sie hat nur geschlafen und ist wieder aufgewacht.« »Nein, so ist es nicht. Sie schläft noch jetzt. Sie will nicht erwachen, aber du willst sie aufwecken. Wer einen Brand entfacht, soll vorsichtig sein und es vorher bedenken, denn er kann sich leicht selbst verbrennen.« »Meinst du, dass ich deine guten Lehren brauche?« »Ja, das meine ich. Grad jetzt, wo so vieler Leben, auch das deinige, von dir abhängt, muss ich dich an den Kerker von Amagia erinnern, in dem du verschmachtet wärst, wenn ich dich nicht herausgeholt hätte. Wäre Mohammed, dein Vater, noch am Leben, er würde dir raten, auf meine Worte zu hören.« »Nein«, fuhr er da auf, »das würde er nicht, denn dein Rat und deine Worte haben ihn damals in das Verderben geführt. Du bist nicht unseres Glaubens, du gehörst nicht zu uns. Wenn ein gläubiger Moslem einem Christen folgt, ist es stets zu seinem Schaden. Ich will Rache, ich will Blut, und ich werde meinen Willen haben.« Der Lord hatte nur wenig von dem, was gesprochen worden war, verstanden. Ich musste ihn aufklären. Als dies geschehen war, meinte er, »harte Köpfe, diese Kerls. Meint ihr, dass die Bebe auch solche Köpfe haben?« »Ja, dann kommt es zum Zusammenstoß?« »Sehr wahrscheinlich, aber ich werde doch versuchen, ihn zu verhindern.« »Wie wollt ihr das anfangen?« »Zunächst kann ich nichts anderes tun, als Ahmed Azad wissen lassen, dass wir von dem geplanten Überfall unterrichtet sind. Dann wird er ihn wahrscheinlich wenigstens für die Nacht unterlassen.« »Und ihn dann aber am Tag ausführen. Darauf muss ich es ankommen lassen.« »Vielleicht kommt mir bis dahin ein rettender Gedanke. Wie aber soll dieser Kurde erfahren, dass sein Anschlag uns verraten worden ist?« »Durch den Späher. Dem wollte er es sagen. Wie wollt ihr das anfangen, Master Sidi and Effendi?« »Ich nehme ihn fest.« »Ah, oh, festnehmen.« Ich sah trotz der Dunkelheit, dass der Mund des Lords vor Entzücken sich in ein offenes Trapezoid verwandelte und dass seine Nase in selige Bewegung geriet. Er ergriff meine Hand und fuhr fort. »Hört einmal, ihr großer, vortrefflicher und berühmter Kader Benamsi, wollt ihr dieses Festnehmen des Kurden nicht mir überlassen? Habe während dieses ganzen langen Ritts nichts tun können, gar nichts, und hätte doch so gerne mit einem Regenwurm gekämpft oder wenigstens einen Lindwurm totgetreten. Jetzt gibt es die schönste Gelegenheit, meine 8 Finger, die mir übrig geblieben sind, um den Hals eines Bebe-Kurden zu legen. Erlaubt mir das, Sir. Ich zahle euch gern 100 oder auch noch mehr Pfund Sterling dafür.« könnt es ohne Zahlung haben, Milord. Ich will es euch erlauben, doch unter der Bedingung, dass ich dabei bin und dass ihr euch nach meinen Vorschriften richtet. Well, zugestanden, yes. Bebekode. Finger. Hals. Vorschriften. Vortrefflich. Unvergleichlich. Und nun geht doch endlich einmal das ordentliche, solide Leben wieder an. Er rief das so laut aus, dass ich ihn ersuchen musste, ruhig zu sein. Nach einiger Zeit ging der Mond auf, und ich nahm an, dass die Kurden nun ihr Lager auf dem Wiesenplatz verlassen würden. Ich stieg also, natürlich ohne den Chadedin von meinem Vorhaben Mitteilung zu machen, mit dem Engländer die kurze Strecke nach der Felsenenge hinab, wo wir uns verbergen wollten. »Ob er aber auch kommen wird?« fragte der Lord, der ganz erpicht darauf war, den Bebé in seine Hände zu bekommen. »In jedem Fall«, antwortete ich. »Ahmed Azad, sein Scheik, hat es gesagt. Doch seid jetzt still, damit wir ihn nicht nur sehen, sondern schon vorher sein Kommen hören.« Es vergingen vielleicht 5 Minuten, so vernahm ich das Geräusch eines rollenden Steins, der aus seiner Lage gestoßen worden war. »Er naht«, raunte ich dem Lord zu. »Nehmt ihn beim Hals, aber gleich so fest, dass er keinen Laut von sich geben kann. Und dann ist meine Sache.« Jetzt hörten wir leise Schritte, und einige Augenblicke später sahen wir ihn auch. Der Mond beleuchtete ihn hell, während wir im Schatten der Felsenenge lagen. Er war wohl der beste Späher der Kurden und dennoch ein schlechter Kundschafter. Ich an seiner Stelle hätte die dunklen Stellen hinter den Büschen gesucht und wäre gekrochen, während er aufrecht gegangen war. Seine Schritte waren langsam und bedächtig. Ganz in der Nähe blieb er stehen, um zu horchen. Da er nichts Verdächtiges sah und hörte, ging er weiter, um in die Enge einzudringen. Er musste an uns vorüber. Da gab ich dem Lord einen Stoß. Er richtete seine lange Gestalt auf, der Kurde sah dieselbe so plötzlich neben sich in die Höhe ragen und wich erschrocken einen Schritt zurück. Ehe er sich fassen und einen Schrei ausstoßen konnte, lagen ihm die Hände des Engländers am Hals. »Hab ihn«, meinte Lindsay. »Was nun?« »Herlegen.« Ich hob dem Bebé die beiden Füße aus, und der Lord ließ ihn nieder. Er machte keine einzige Bewegung der Gegenwehr. Ich zog mein Messer, setzte ihm die Spitze desselben recht fühlbar auf die Brust, bat Lindsay, ihm den Hals freizugeben, und bedrohte ihn. »Sprichst du ein lautes Wort, so ersteche ich dich. Du siehst, dass du nicht immer Glück beim Spähen hast. Einmal ist es dir gelungen, als du heute mit einem Gefährten zum ersten Mal hier warst. Beantworte meine Fragen, doch so leise, dass nur wir es hören können. Ahmed Azad lagert mit euch da unten im Tal? Rodi, stich nicht, bat er da schnell. Ja, wir sind da unten. Wie viele Männer? 12. Nicht mehr? Nein, nein. Aber es werden noch mehr kommen? Nein. Ihr habt ja einen Boten fortgeschickt. Wozu ist das geschehen? Gatter Rodi, um Gottes Willen, stieß er hervor. Das weißt du? Ja. »Wer bist du, o Herr?« »Ich denke, du kennst mich. Sieh mich an«, antwortete ich, indem ich aus dem Schatten in den hellen Mondschein trat. »Der fremde Emir mit den Zauberflinten«, sagte er im Ton des Schreckens. »Ja, der bin ich. Beantworte meine Frage.« Er folgte dieser Aufforderung erst nach einer Weile des Überlegens. »Wie du es wissen kannst, das ist mir unerklärlich. Aber es ist wahr, wir haben einen Boten fortgesandt. Er ist zu Gibrail Mamrasch gegangen.« »Zum Haus des Scheiks der Dschiaf-Kurden. Das liegt fast 1,5 Tagesreisen von hier. Was soll er dort?« »Ja, es ist freilich weit bis dahin, aber doch der nächste Ort, an dem wir Fleisch und Mehl bekommen können. Wir sind hierher gekommen, um unsere Andacht zu verrichten. Da können wir nicht fort, um Wild zu schießen.« »Hm. Er gehört zu den Dschiaf-Kurden, deren Feinde ihr seid.« »Jetzt nicht mehr, Chodi.« »Ich glaube dir nicht. Nehm dich in Acht. Ihr wollt uns überfallen, ich weiß es genau. Du siehst aber, dass wir diesen Zugang zur Höhe besetzt halten. Wer sich nähert, der wird erschossen.« »Chodi, wir wollten euch nichts tun.« »Schweig. Ich weiß es besser. Ich weiß überhaupt alles. Aber auch wir sind nur der Andacht und nicht des Kampfes wegen gekommen. Steh auf, ich gebe dich frei. Steig hinab zu Ahmed Azad, eurem Anführer, und bring ihm meine Botschaft. Ich biete ihm Frieden. Das darf nicht geschehen, rief es da plötzlich neben mir. Ahmad el-Gandur trat aus der Felsenenge hervor, in der er gesteckt hatte, und fuhr in drohendem Ton fort. Wie kannst du, ohne mich zu fragen, über uns bestimmen? Ich habe alles vernommen, sage dir aber, dass du kein Recht hast, den Frieden zu bieten. Ich würde mich überhaupt schämen, diese Kurdenhunde um Frieden zu bitten. Du hast dich von mir getrennt und magst es halten, wie es dir beliebt. Ich werde auch tun, was ich will. Gut, tu das. Aber dieser Kurde hier ist unser Gefangener. Den wirst du mir übergeben. Nein, das werde ich nicht. Ich habe noch nie mein Wort gebrochen, und so wird es auch jetzt bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Er ist frei. Er ist nicht frei, rief Ahmad el-Gandur, indem er den Bebe beim Arm griff. Er gehört mir, und ich schwöre dir bei Allah, dass ich halt, schwör nicht, unterbrach ich ihn. Du würdest deinen Schwur nicht halten können. Ich halte ihn und sage dir, dass ich meinem Willen selbst mit der Waffe Nachdruck geben werde, auch mir gegenüber, gegen jeden, der mir widerstrebt. Gut, ganz so, wie du willst. Wenn Freundschaft, Dankbarkeit, Vorsicht und Überlegung nichts mehr gelten, so mag das Messer zwischen uns entscheiden. Tu die Hand von ihm. Nein, knirschte er, tu sie weg. Sonst schlage ich dich nieder mit dieser meiner Faust. Du kennst den Hieb. Schlag her! Wage es, drohte er mir, indem er, ohne den Kurden loszulassen, sein Messer gegen mich zückte. Ich holte zu dem mir so geläufigen Fausthieb aus, ließ aber den Arm rasch wieder sinken, denn da krachte ganz in unserer Nähe hinter einem Busch ein Schuss. Und noch einer. Ahmad el-Gandur drehte sich, den Kurden loslassend, halb um seine eigene Achse und taumelte dann gegen den Felsen. Der Kurde entfloh, hinter dem Busch aber kamen zwei Gestalten hervorgesprungen, die mit umgekehrten Gewehren auf mich und den Engländer eindrangen, um uns mit den Kolben niederzuschlagen. Was man in solchen Augenblicken tut, geschieht viel, viel schneller, als man es zu erzählen vermag. Ich wartete den Hieb, der mir gelten sollte, gar nicht erst ab, sondern sprang dem ersten Angreifer entgegen, warf mich einen Schritt weit auf die Seite und stieß ihm mit aller mir zu Gebote stehenden Kraft die Faust in die Achselhöhle des hoch erhobenen linken Arms. Er ließ das Gewehr fallen, stieß einen Schrei aus und flog 5, 6 Schritte weit fort, um dort wie ein Sack niederzustürzen. Indessen war der zweite an den Lord gekommen und hatte zugeschlagen, aber nicht getroffen, weil der Engländer dem Hieb ausgewichen war. Ich tat einen raschen Sprung, riss den Kurden nieder und hielt ihn fest, bis ihm der Lord das Messer und die Pistole aus dem Gürtel genommen hatte. Der Mond beschien sein Gesicht, und ich erkannte den mir damals wohlgesinnten Bruder des Scheik Ghazal Gaboya. Er war mir zur Dankbarkeit verpflichtet gewesen, weil ich ihn damals den Khadedin gegenüber beschützt und aus der Gefangenschaft entlassen hatte. Ohne mich wäre er erschossen worden. Der andere Angreifer, den ich fortgeschleudert hatte, raffte sich auf und eilte davon. Ich hielt ihn nicht zurück, obgleich der Engländer mir zurief, »Dort läuft der Halunke hin! Haltet ihn fest, Sir Kara!« »Lasst ihn laufen«, antwortete ich. »Wir haben hier einen besseren und wertvolleren Mann.« »Wen denn?« »Oh, bei Gott, das ist ja jener famose Shakespeare-Bruder, den wir damals partout ermorden sollten.« »Ja, schnell hinein in die Enge mit ihm. Es könnten noch mehrere Kurden heraufgekommen sein. Ich nehme ihn, nehmt ihr Ahmad el-Gandur.« »Ich brauche niemand. Ich kann allein gehen«, antwortete dieser. »Du bist schuld daran, Effendi. Das werde ich dir nie vergessen. Du hast mich schlagen wollen. Nun bin ich verwundet.« »Es ist aus zwischen uns beiden. Aus für immer.« Er taumelte in die Enge hinein. Wir beide folgten ihm. Als wir die Enge passiert hatten, stießen wir auf Khalif und seinen Sohn, die herbeigeeilt waren. »Sidi, wir hörten Schüsse. Was ist geschehen?« rief der Khadji. »Ein Angriff von 2 Kurden«, antwortete ich. »Vielleicht kommen noch mehr. Versteck dich mit Kara bin Khalif in der Enge und passt auf. Ihr schießt auf jeden Feind, der sich euch nähert.« Die beiden verschwanden zwischen den Felsen. Auch die Chadedin hatten die Schüsse gehört. Sie scharten sich am Feuer um ihren verwundeten Scheik und ließen laute Drohungen hören. Ich achtete nicht auf sie, denn ich hatte mit dem Bebe zu reden. Er lehnte am Felsen, blickte finster vor sich nieder und sagte, »Jetzt bin ich zum zweiten Mal in deine Hand geraten, Emir. Ja, und das ist mir nicht lieb. Du hast mir damals selbst gesagt, dass ich dir das Leben und die Ehre gerettet habe. Ich bin dein Freund und Bruder geworden, und dennoch hast du vorhin auf mich geschossen. Auf dich? Du irrst. Ich sah euch und hörte deine friedliche Rede. Ich sah ferner, dass dein eigener Freund das Messer gegen dich zückte. Da schossen wir auf ihn. So weißt du also, dass ich euch nicht bekämpfen will? Ja. Gut. Du bist noch heut wie damals mein Bruder. Ich gebe dich frei. Du kannst gehen.« »Wirklich, Emir?« »Wirklich?« fragte er, indem er mich ungläubig anstarrte. »Ja, aber das tut doch kein Mensch.« »Ein Moslem allerdings nicht. Aber du wirst noch wissen, dass ich ein Christ bin. Geh in Gottes Namen zu den Deinen. Sag Ahmed Azad, dass ich den Frieden will. Ich werde morgen am Vormittag hinunter in euer Lager kommen und mit ihm verhandeln. Das willst du wagen? Ich fürchte mich nicht vor euch, obgleich ihr uns an Zahl weit überlegen seid. Das weißt du auch? Ja, euer Späher hat mich belogen. Der Bote hat noch mehr Krieger von euch herbeigeholt. Ja, so ist es, Emir. Wir befinden uns auf einem Kriegszug gegen die Kurden von Rumok und Piran. Ahmed Azad wich vom Weg ab, um die Gräber hier zu besuchen, und sandte uns den Boten, rasch nachzukommen, da die Chadedin sich auch hier befinden. Unsere Krieger wollen sich rächen. Wie stark sind sie? 120. Ihr werdet verloren sein, denn ihr habt einen schlechten Platz hier oben. Ja, der Platz ist schlecht, aber desto besser sind unsere Waffen, wie du weißt. Geh hinab und sag das den Deinen. Es ist auch für sie besser, wenn sie so tun, als ob wir uns gar nicht hier befänden. Es könnte sonst aus ihrem Kriegszug sehr leicht eine Niederlage werden. Da griff er meine Hand und versicherte mir, »Herr, ich habe noch keinen Menschen gekannt, der so denkt, redet und handelt wie du. Also geh. Ich komme morgen Vormittag hinab, aber sag den Bebe, dass wir uns während der Nacht hier verteidigen und jeden niederschießen werden, der es wagen sollte, sich bis morgen uns zu nähern. Ich werde es sagen, Emir, und es mag kommen, wie es will. Du wirst sehen, dass ich mich als Freund zu dir verhalte. Auch gegen meine Gefährten? Nein, denn das sind die Feinde meines Stammes. Ihnen gegenüber bin ich zu nichts verpflichtet. Leb wohl. Er ging, und ich gab Chalef und seinem Sohn die Weisung, ihn ungehindert durchzulassen. Eben jetzt kam Ahmad el-Gandur rasch und in drohender Haltung auf mich zugeschritten. Sein Burnus war voller Blut, der Schuss hatte ihn an der Schulter verletzt. »Ich sehe den Kurden nicht«, rief er mich zornig an, indem seine Augen grimmig funkelten. »Ich auch nicht«, antwortete ich gelassen. »Wo ist er?« »Fort.« »Wohin?« »Hinunter in sein Lager.« »Dieser Hund hat auf mich geschossen, und du lässt ihn fort.« »Weißt du nicht mehr, dass ich damals sein Bruder geworden bin?« »Er hat mir nichts getan, also habe ich ihn freigegeben.« »Aber mich hat er töten wollen.« »Siehst du hier das Blut an meinem Gewand? Es schreit nach Rache.« »Daran bist du allein schuld.« »Er wollte nichts gegen uns unternehmen, aber als er sah, dass du das Messer gegen mich, der ich sein Freund bin, erhobst, schoss er auf dich. So hattest du ihn mir zu übergeben. Er befand sich in meinen Händen, nicht in den deinigen. Ich konnte tun, was mir beliebte. Wenn du ihn haben willst, so hol ihn dir. Wagst du wirklich, in dieser Weise mit mir zu reden? Du selbst hast gesagt, dass wir nichts mehr miteinander zu schaffen haben. Also lass mich in Ruhe. Meine Gelassenheit imponierte ihm, aber es kostete ihn dennoch gewaltige Anstrengung, seinen Grimm zu bemeistern. Die Chadedin waren auch herbeigekommen, sie standen hinter ihm. Ich ging vorwärts, an Ahmad el-Gandur vorbei und mitten zwischen ihnen hindurch. Sie wagten doch nicht, mich zu hindern. Da drehte ich mich noch einmal zum Scheik zurück und sagte, »Übrigens sprach dieser Kurde davon, dass wir verloren sind, weil wir hier einen schlechten Platz haben. Seine Truppe besteht nicht mehr aus 12, sondern aus 120 Kriegern. Sieh zu, wie du mit ihnen auskommst. 120? Das ist Lüge!« Ich tat, als hätte ich diese Beleidigung nicht gehört, und ging zu meinem Pferd, wo ich mich niederlegte. Später löste ich Chalef und seinen Sohn ab und blieb bis zum Morgen wachend in der Felsenenge liegen. Als es Tag geworden war, ging ich zu meinem Rih, um ihn zu füttern. Er leckte mir die Wangen und die Hände und war außerordentlich zärtlich, weil ich während der Nacht nicht bei ihm gewesen war. Er hatte sich nach mir gesehnt. Ich hatte ein Säckchen mit Datteln für ihn mitgenommen, ihm bisher aber nur wenige davon gegeben, weil wir stets Gras gefunden hatten. Hier oben gab es aber nur ein sehr spärliches Grün, und da ich ahnte, dass es heute zum Kampf kommen und vielleicht für mich einen Grund geben werde, mich auf die Schnelligkeit und Ausdauer meines Pferdes zu verlassen, gab ich ihm alle diese Datteln zu fressen. Das kluge Tier wusste, dass es nicht laut werden durfte. Es wollte gern vor Liebe wiehern, das merkte ich ihm an. Da es sich dies aber nicht getraute, so gab es wiederholt einen Ton von sich, der zwischen Wiehern und Schnauben lag. Er war mit dem Drucksen und Glucksen einer Henne zu vergleichen, die ihre Küken unter ihre Flügel lockt. Ich schäme mich nicht zu gestehen, dass mir, indem ich heute dieses schreibe, einige sehr unmännliche Tropfen aus den Augen rinnen. Auch Ahmad el-Gandur hatte nicht geschlafen. Er lehnte mit dem Rücken am Grabmal seines Vaters und verfolgte meine Bewegungen mit düsteren Blicken. Seine Verwundung war jedenfalls nicht leicht, und in seinen Augen flackerte es, als ob das Fieber bereits im Anzug sei. Ich ging trotz allem, was gestern zwischen uns vorgekommen war, zu ihm hin, um mich zu erkundigen und ihm meine Hilfe anzubieten. Er aber wendete sich hastig ab und sagte, »Pack dich fort! Es soll mich nie wieder ein Christ berühren!« Nun beorderte ich Chalef wieder als Wache in die Felsenenge, hing den Stutzen über und stieg den Berg hinab, um zu den Kurden zu gehen. Ich huschte von Strauch zu Strauch, um nicht gesehen zu werden, denn ich wollte ganz plötzlich unter die Bebe treten. Da sah ich einen von ihnen an einem Baum lehnen. Er blickte bergaufwärts, als ob er von dorther jemand erwarte. Es war Gasalga Boyas Bruder. Ich trat hinter den Büschen hervor. Als er mich erblickte, kam er rasch auf mich zu und sagte, »Emir, du bist mein Bruder, darum muss ich dich retten. Trenne dich schnell von den Chadedin, sonst bist du mit ihnen verloren. Warum? Ihr werdet in spätestens einer Viertelstunde angegriffen werden. Ihr könnt ja nicht durch die Felsenenge, die wir verteidigen werden. Oh, wir kommen nicht von dieser Seite. Ach, so wollt ihr jenseits emporsteigen? Ja, kein Beduine, der Bewohner der Ebene ist, könnte da empor. Wir Kurden aber hausen in den Bergen und sind gute Kletterer. Wir werden euch auch da empfangen, das weiß ich, nachdem ich es dir gesagt habe. Aber es wird euch doch nichts helfen, denn ihr werdet von zwei Seiten angegriffen, auch von der Felsenenge aus. Wo lagert ihr? Noch immer grad unter uns im Grund? Nein, wir sind rückwärts gegangen, halb um den Felsenberg herum. Mehr darf ich dir nicht sagen. Ich habe meine Pflicht gegen dich getan. Nun handle, wie du willst. Gott erhalte dich. Er wendete sich und eilte fort. Ich stieg rasch den Berg hinan und rief, oben angekommen, den gestrigen Streit und auch das heutige Verhalten Ahmad el-Gandurs vergessend, auf zu den Waffen, ihr Männer! Die Bebe werden uns angreifen, da, an dem Felsendurchgang und auch von dort her, wo sie heraufgestiegen kommen. Der Bruder von Gasal Gaboya hat es mir gesagt, darum will ich, dass ihm nichts geschehe. Schießt nicht auf ihn! Schont überhaupt den Feind so viel wie möglich. Schießt sie in die Beine. Ich werde mit dem Stutzen mich... Schweig! fuhr mich Ahmad el-Gandur an. »Was hast du uns zu befehlen? Jetzt bin ich der Gebieter, und was ich sage, das geschieht. Wir überrumpeln sie, wir greifen sie an. Nehmt die Waffen und die Pferde, ihr tapferen Krieger der Khadedin. Wir führen die Pferde hinab bis dahin, wo wir aufsteigen können. Dann reiten wir mitten unter die Hunde hinein und um Gottes Willen nur das nicht«, fiel ich ihm in die Rede. »Ihr müsst schweig«, schrie er mich abermals an. »Bleib hier zurück und erstick an deiner Klugheit und an deiner berühmten Feindesliebe. Und wenn dein Chalef vergisst, dass er ein Khadedin geworden ist und nicht zu dir, sondern zu uns gehört, so mag er mit seinem Knaben auch zurückbleiben und uns niemals wieder vor die Augen kommen. Wir brauchen keine Feiglinge bei uns.« »Feigling? Ich?« rief Chalef. »Das hat mir noch niemand gesagt. Ich werde dir zeigen, ob ich feig bin. Ich reite mit.« Er warf sein Gewehr über und ging zu seinem Pferd. Sein Sohn tat dasselbe. Der Lord fragte mich nach dem Grund des Tumults, und ich gab ihm Auskunft. »Machen wir mit?« erkundigte er sich. »Hier bleiben können wir nicht. Well, so sollen die Bebey einen gewissen David Lindsay kennenlernen. Nicht so, Milord. Wir reiten hinter ihnen her und werden dann ja sehen, was zu tun ist. Gott gebe einen besseren Ausgang, als ich ahne.« Die Khadedin drängten sich durch die Enge. Chalef und sein Sohn waren die Letzten. »Sidi«, rief er mir zu, »bist du mir böse? Khatschi Chalef Omar lässt seinen Namen nicht schänden. Wenn wir sterben sollten, so grüße meine Chane, die Rose unter den Blumen, und sage ihr, dass wir nicht vor dem Tod gezittert haben.« Er eilte fort. Omar bin Salek war bei uns geblieben. »Nun, und du?« fragte ich ihn. »Ich halte zu dir, denn ich bin nicht verrückt«, antwortete er. »Mögen sie mich für feig halten. Mein Stolz hört nicht auf solche Leute.« »Du hast recht. Übrigens wirst du wohl Gelegenheit finden, auch zu zeigen, dass du Mut besitzt. Kommt, wir wollen fort.« Unten im Tal angekommen, stiegen wir auf und ritten ihren Spuren nach. Eben bogen wir dem Tal folgend nach Westen ein, da hörten wir Schüsse und ein wildes Geschrei. Der Kampf hatte begonnen. Wir ritten rascher. Das Schießen dauerte fort. »All devils«, rief der Lord, »die Kurden schlachten unsere Khadedin bis auf den letzten Mann ab, wenn wir nicht schneller machen. Vorwärts, vorwärts!« Er gab seinem Pferd die Sporen und flog im Galopp davon. Omar und ich folgten ebenso rasch hinterher. Jetzt hatte das Schießen aufgehört, aber das Schreien war stärker geworden. Der Überfall war, wie ich vorausgesehen hatte, vollständig misslungen. Wir sahen Tote und Verwundete liegen. Diejenigen Khadedin, die davongekommen waren, flohen draußen über die Ebene. Sie wurden von den Bebe verfolgt. Gerade vor uns floh der kleine Kara ben Chalef, verfolgt von einem Kurden, der auf einem persischen Fuchs saß. Hart hinter diesem ritt Chalef, um seinen Sohn zu schützen, doch war sein Pferd nicht schnell genug, den Fuchs einzuholen. Auf die übrigen Reiter achtete ich nicht, denn ich sah, dass Kara ben Chalef verloren war, wenn der kräftigere Kurde ihn einholte. Ich musste ihm zur Hilfe kommen. »Dem Knaben nach«, rief ich den Gefährten zu. »Rih, rih, kawam, kawam, schnell, schnell!« Grad vor uns wurde die Ebene von einem bewaldeten Berg begrenzt, an dessen Fuß sich links ein breites Tal öffnete. In diesem verschwand jetzt Ahmad el-Gandur. Ahmed Assad war hart hinter ihm. Dorthin lenkte Kara ben Chalef auch, gefolgt von dem Kurden und dann von seinem Vater. Jede Sekunde brachte mich dem Fuchs näher. Bald war ich nur noch wenige Pferdelängen hinter ihm. Der Reiter drehte sich um, sah mich und schrie mir hohnlachend zu. »Bist du es, Ungläubiger? Hol mich ein, wenn du kannst. Ich bin Nizar Charet, Ghazal Gaboyas zweiter Sohn.« Er zog eine Pistole aus seinem Gürtel und schoss auf mich, traf aber nicht. Da griff er hinter sich nach dem Schwanz seines Pferdes und rief diesem zu, »Radubent, Radubent, Ensancha, Ensancha!« Das war persisch und heißt zu Deutsch, »Sieger, Sieger, von dannen, von dannen!« Er wendete also das sogenannte Geheimnis seines Pferdes an. Als der verfolgte Knabe dies hörte, lachte er jubelnd zurück. Ich sah, dass er seinem jungen Rappen die Hand zwischen die Ohren legte Was er dazu sagte, hörte ich nicht, aber ich sah den Erfolg. Der Rappe war ein ebenbürtiger Sohn meines Ri. Das Geheimnis vernehmend, schoss er mit doppelter Schnelligkeit davon, der Fuchs aber fast ebenso schnell hinter ihm her. Als der Kurde sah, dass er wahrscheinlich nach und nach zurückbleiben werde, nahm er sein Gewehr vom Rücken, um es im Reiten zu laden. Er wollte auf Kara bin Chalef schießen. Da rief ich »Ri, Ri« und legte meinem Pferd die Hand auch zwischen die Ohren. Der Rappe schnaubte tief und schoss dann so reißend schnell vorwärts, dass ich binnen einer Minute mich an der Seite des Kurden befand. Ein Kolbenhieb mit dem Bärentöter warf ihn vom Pferd. Er blieb wie leblos liegen. Ich rief den Knaben und er hielt an. Hinter mir sah ich Omar bin Sadek auf seinem Schecken, dann kamen Chalef und der Engländer. »Kommt mir schnell nach«, gebot ich Kara bin Chalef, »und bringt diesen Kurden und sein Pferd mit. Ich muss noch hinter Ahmad el-Gandur her.« Nach diesen Worten sprengte ich weiter. Es war mir offen gestanden unerklärlich, dass der sonst so tapfere Ahmad el-Gandur vor Ahmed Azad floh, ohne ihm standzuhalten, sah aber dann später, dass ihm sein Gewehr aus der Hand geschlagen worden war. Dazu war ihm der Gürtel zersprungen und mit dem Messer und den Pistolen herabgefallen. Er hatte also keine einzige Waffe in der Hand, um sich zu verteidigen, und konnte sich nur durch die Schnelligkeit seines Pferdes retten. Leider sollte ihm diese Absicht misslingen. Der gestrige Blutverlust hatte ihn geschwächt. Dazu kam die gegenwärtige Aufregung, und wahrscheinlich war auch das Wundfieber im Anzug. Vor seinem Verfolger herreitend, musste er um eine scharfe Krümmung des Tales biegen. Da sah er ein langes, hohes Felsenstück quer in seinem Weg liegen. Er hatte keine Zeit mehr auszuweichen, er musste darüber hinweg. Es fehlte ihm die Kraft, dem Pferd die notwendige Hilfe zu geben. Es blieb mit den Hinterbeinen hängen und stürzte jenseits des Felsens mit ihm nieder. Glücklicherweise so, dass er nicht in den Bügeln blieb, sondern abgeworfen wurde. Ahmed Azad kam 2 Sekunden hinter ihm um die Ecke nach. Er beherrschte sein Pferd so gut, dass es ihm gelang, dem Felsen auszuweichen und hinter demselben anzuhalten. Er sprang aus dem Sattel, um sich auf den am Boden liegenden, halb betäubten Khadedin zu werfen. In diesem Augenblick hatte auch ich die Krümmung erreicht und sah die beiden. Der Bebe zückte soeben sein Messer nach der Brust Ahmad el-Gandurs. »Halt! Stich nicht! Es ist dein Tod!« rief ich ihm zu und nahm meinen Ri vorn fest, um über das Felsenstück zu setzen und den Bebe niederzureiten. Er warf das Messer weg, riss sein Gewehr, das noch geladen war, vom Rücken und schrie mir entgegen, »Komm heran, du Hund! Du bist mein!« Es war mir unmöglich anzuhalten, denn eben setzte Ri zum Sprung an. Ich sah die Mündung des Gewehrs auf mich gerichtet, der Schuss krachte, grad als mein Rappe hoch empor und über den Felsen flog. Da der Bebe im vorhergehenden Augenblick tiefer gezielt hatte, als ich mich infolge des Sprungs im jetzigen Moment befand, traf die Kugel nicht mich, sondern mein Pferd. Ich hatte das Gefühl, als säße ich auf einem Stuhl, gegen dessen Beine ein Schlag geführt wird, zog schnell beide Füße aus den Bügeln und wurde in einem weiten Bogen aus dem Sattel geschleudert, während Ri sich überschlug und jenseits des Felsens liegen blieb. Ich war außer mir, raffte mich auf und sprang, ohne auf den Kurden zu achten, zu meinem Pferd hin. Die Kugel war ihm in die Brust gedrungen. Es war unrettbar verloren. Da bemächtigte sich meiner ein Grimm, wie ich ihn noch nie gefühlt hatte. Er riss mich förmlich vom Pferd weg und nach dem Bebe hin, doch schon zu spät, denn er sprang soeben wieder auf sein Pferd. Die Wut, die in mir kochte, wollte mich verführen, ihn vom Pferd zu schießen. Doch hörte ich glücklicherweise selbst in diesem Augenblick auf die Stimme der Überlegung. Tötete ich den Scheik der Kurden, so forderte ich die Blutrache noch mehr heraus. Bekam ich ihn aber lebendig in die Hand, so konnte er mir als Geisel von größtem Vorteil sein. Ich musste ihn also fangen. Aber wie? Ri konnte wohl keinen Schritt mehr tun. Doch da stand ja Ahmad el-Gandurs Schimmelstute. Er lag noch am Boden, versuchte sich aufzurichten und stöhnte schmerzvoll. Oh, Emir, ich muss etwas gebrochen haben, und dein herrlicher Ri ist tot. Räche uns an diesem Ahmed Azad.« »Leih mir dazu deinen Schimmel«, antwortete ich, »und verrate mir sein Geheimnis. Ich sage es keinem Menschen wieder. Schnell, schnell!« Was Ahmad el-Gandur sonst nie getan hätte, jetzt tat er es. Er antwortete, »Streich ihm mit einem Finger dreimal quer über den Rücken des Halses und sag dazu jedes Mal das Wort »Ajal, Ajal!« Er sprach noch weiter, ich hörte es aber nicht, denn ich flog schon fort hinter Ahmed Azad her, der nun aus einem Verfolger ein Flüchtling geworden war. Weil Ahmad el-Gandur gestürzt und mein Pferd erschossen worden war, glaubte der Kurde, er könne nicht verfolgt werden, und ritt in langsamen Trab, während ich galoppierte. Er sah sich nicht um und hörte mich auch nicht, weil der Boden hier weich war. Um ihn vollständig zu überrumpeln, wendete ich das Geheimnis an. Der Schimmel gehorchte, so dass ich, als der Bebé endlich den Hufschlag hinter sich hörte, kaum 20 Pferdesprünge von ihm entfernt war. Er sah sich um und stieß einen Ruf des Entsetzens aus. Sein Schreck war so groß, dass er für einige Sekunden gar nicht daran dachte, seinen Perserrappen anzuspornen, und das war für mich genug. Ich ergriff den Bärentöter und schlug ihn im Vorübersausen mit dem Kolben desselben vom Pferd herunter. Als es mir gelungen war, den Schimmel zu zügeln, wendete ich mich um und kehrte zu Ahmed Azad zurück. »Du hast mir mein Pferd erschossen. Weißt du, was das für dich bedeutet? Ein solches Pferd ist das Leben von 100 Kurden wert. Du bist mein Gefangener. Weigerst du dich etwa, mir zu gehorchen, so trifft dich mein Messer augenblicklich. Her mit den Händen, damit ich sie dir auf den Rücken binde.« Trotz meiner Drohung widersetzte er sich. Als er endlich mit gebundenen Händen und Füßen am Boden lag, sah ich Chalef, seinen Sohn und Omar ben Sadek dahergestürmt kommen. Der erstere ritt Nisar Charets Perserfuchs. Sie hielten bei uns an und stiegen von den Pferden. Chalef ergriff meine beiden Hände und sagte, »O Sidi, Allah hat eine große Traurigkeit auf unsere Herzen geworfen. Ri ist tot, in seine Brust geschossen. Meine Seele will in einem Meer von Herzeleid ertrinken, aber mein Auge kann keinen einzigen Tropfen des Schmerzes finden, denn der Verlust, der uns getroffen hat, ist allzu groß. Lass mich jetzt, Chalef«, bat ich ihn. »Die Kugel sollte mich treffen. Ri ist für mich gestorben.« Als er stürzte, musste ich schnell weiter, und erst jetzt finde ich Zeit, daran zu denken, dass wir ihn verloren haben. Es war so, wie ich sagte. Die volle Erkenntnis des Verlusts trat erst in diesem Augenblick an mich heran. Ich ging seitwärts, setzte mich nieder und legte das Gesicht in beide Hände. Kurze Zeit später wollte ich von meinem Platz aufstehen und sagen, dass wir zu Ri zurückkehren müssten, dessen Leiche ich den Kurden auf keinen Fall überlassen wollte. Da schrie Omar laut auf, »Mashallah! Schuf, schuf, Effendi! Hichi, bichi!« »Wunder Gottes! Sieh, sieh, Effendi! Er kommt, er kommt!« »Wer? Wer?« fragte ich. »Dein Ri!« Mit 2, 3 Sprüngen stand ich bei Omar, wo ich rückwärts blicken konnte. »Ja!« Er kam, der Rappe, in langsamem Trab, wankend und strauchelnd. Die Liebe zu mir hatte ihn noch einmal auf- und mir nachgetrieben. Ich war der Erste bei ihm und schlang beide Arme um seinen Hals. Er schnaubte mich freudig an und leckte mir die Wange und den Hals. Dann brach er langsam erst hinten und dann vorn zusammen. Nach einer vergeblichen Anstrengung, sich wieder aufzuraffen, hob er den schönen kleinen Kopf, sah mit brechenden Augen zu mir und wieherte leise, leise und ersterbend. Ich warf mich neben ihm nieder und bettete seinen Kopf an meine Brust, während Chalef das rinnende Blut zu stillen suchte. Wir alle weinten. Das Maul des Rappen lag in meiner Hand. Er leckte sie fort und fort, immer leiser und langsamer, dann noch ein letztes verhauchendes Schnauben, ein krampfhaftes Zucken. Ri war tot. Ich nahm das Kopftuch, das ich unter dem Turban trug, hielt es an die Wunde und fing das letzte fließende Blut auf. Dieses Tuch ist noch heute ein Andenken, das ich um keinen Preis aus der Hand geben würde. Dann reichte ich Chalef meinen Stutzen hin und sagte, »Hier, Chatschi, hast du dieses Gewehr? Ich will noch eine Weile bei dem Pferd bleiben. Wenn die Kurden kommen, lass keinen heran. Gib jedem eine Kugel. Du weißt, ich strebe nicht nach Blut. Aber dasjenige unseres Ri ist geflossen. Nun ist es mir gleich, wer noch das Seinige hergeben muss.« »Ja, Effendi, bleib ruhig sitzen«, antwortete er. »Es soll dir keiner dieser Hunde zu nahe kommen. Meine Augen fließen über von den Tränen des Schmerzes, aber sie werden dennoch so scharf sein, dass jede Kugel trifft, die ich versende. Ich bitte nicht, allzu streng mit meiner damaligen Stimmung ins Gericht zu gehen. Ein Tier lieb zu haben, ist wohl keine Schwäche, zumal wenn es ein so edles ist, wie mein Ri gewesen war. Er hatte mit mir gehungert und gedürstet, mich durch so viele Gefahren getragen und mir so oft das Leben gerettet, auch jetzt wieder, da er an der Kugel, die mir gegolten hatte, gestorben war. Mit Menschen, mit Freunden kann man sich entzweien, sich über sie ärgern oder betrüben. Ri hatte mir nicht ein einziges Mal Veranlassung zur Unzufriedenheit, zu einer Strafe, einem Schlag gegeben. Er war geradezu ein Teil von mir selbst geworden, den ich nun für immer verloren hatte. Ist es da ein Wunder, dass mir sein Tod so zu Herzen ging, dass ich weinte und eine lange Zeit bei ihm saß, ohne mich um das, was um mich her vorging, zu bekümmern? Dann kamen die Verfolger angeritten. Als Chalef ihnen einige Kugeln entgegenschickte, hielten sie an. Ich erhob mich, nahm Chalef den Stutzen aus der Hand und ging den Kurden entgegen. Ich kam bis auf 100 Schritte an sie heran, ohne dass sie wagten, auf mich zu schießen. »Steigt ab und bleibt da, wo ihr seid«, rief ich ihnen zu. »Wir haben Ahmed Azad und Nisa Charet gefangen, und wir werden sie augenblicklich töten, wenn ihr euch nicht friedlich verhaltet. Wir werden mit ihnen verhandeln und sie freigeben, wenn sie bereit sind, Frieden mit uns zu schließen.« Ohne mich weiter um sie zu kümmern, kehrte ich wieder zu den Gefährten zurück und sagte zu Chalef, so dass die beiden Gefangenen es hörten, »Ich habe keine Lust, viel zu sprechen, denn Ri ist tot. Verhandle du mit den beiden Kurden. Ich fordere die Gefangenen Khadedin zurück und auch die Toten, damit wir sie begraben können. Und endlich müssen mir für meinen getöteten Rappen die beiden Perserpferde übergeben werden. Ich gebe den Söhnen Ghazal Gaboyas eine volle Viertelstunde Zeit. Sind sie da noch nicht auf meine Bedingungen eingegangen, so werden sie hier an dieser Steineiche aufgehängt. Diesmal ist es mein voller Ernst, Chalef.« »Ja, Sidi. Ri muss entweder ersetzt oder gerecht werden«, antwortete er. »Ich schwöre dir zu, dass ich keine Minute über eine Viertelstunde warten werde.« Ich setzte mich wieder bei dem Rappen nieder, ohne auf das, was die Gefangenen sagten, zu achten. Ghazal Gaboyas Bruder versprach, die Kurden als ihr einstweiliger Anführer fortzuführen. Ahmed Azad und Nisa Charet sollten bis zu unserem Aufbruch als Geiseln bei uns bleiben. Nach kurzer Zeit zogen die Bebe ab, und nach abermals einer Weile kamen die von ihnen freigelassenen Khadedin zu uns. Die Toten mussten einstweilen auf dem Kampfplatz liegen bleiben. Wir hatten während unseres Flucht- und Verfolgungsritts einen Kreis beschrieben, so dass wir uns jetzt an der Südseite der Felsenhöhe befanden. Ich verlangte, dass Ri hinaufgeschafft und neben Mohammed Emin begraben werde. Keiner widersprach mir, vielmehr legten alle Hand an, den schwierigen Transport auszuführen. Dann wurden auch die 6 gefallenen Khadedin geholt, um ebenfalls da oben der Erde übergeben zu werden. Ri wurde mit Hilfe von Holzstützen aufrechtgestellt und gesattelt und gezäumt, wie er war, mit Steinen umgeben, wie wir es einst mit Mohammed Emin getan hatten. Seine starren, einst so feurigen und verständigen, treuen Augen taten mir bitter weh. Ich drückte ihm die Lider zu. Als ich das Felsengrab über ihn geschlossen hatte, mochte ich nichts mehr von der Umgebung sehen. Ich bestieg die schwarze Perserstute Ahmed Azads und ritt hinter den Kurden her, um zu erforschen, ob sie Wort halten würden.